Es wird niemals euch eine Zeitangabe zugehen, weil es für eure Seele nur schädliche Wirkung haben könnte, genau zu wissen um das Eintreffen dessen, was euch vorausgesagt wird. Ihr solltet wohl Kenntnis nehmen davon, weil ich will, dass ihr euch vorbereitet, weil ich euch mahnen und warnen will. Mahnen zu eifriger Seelenarbeit und warnen vor Gleichgültigkeit, die ihr einmal bitter bereuen werdet. Und darum gebe ich euch Zukünftiges kund und habe die Menschen auch hingewiesen von Beginn dieser Erlösungsperiode auf das Kommende. Denn der Gedanke, dass ihr kurz davor steht, sollte euch anspornen, meinem Willen entsprechend zu leben und also euren Erdenlebenszweck zu erfüllen. Doch niemals ist euch die Zeit angegeben worden, wann ihr mit dem Angekündigten zu rechnen habt. Und das hat euch Lau diesen Voraussagen gegenüber werden lassen. Immer vermutet ihr die Erfüllung meiner Voraussagen in weiter Zukunft. Aber ihr bedenket nicht, dass ständig die Zeit vergeht, dass ihr auch diesem Zukünftigen immer näher rückt und dass einmal auch die Zukunft zur Gegenwart wird. So auch sage ich euch nun wieder voraus, dass euch kurz bevorsteht das Ende dieser Erde, das Beenden einer Erlösungsperiode. Und ich weise immer dringender darauf hin, weil es euch unglaubwürdig erscheint, dass ihr in dieser Endzeit stehen sollet. Wieder gebe ich euch keine genaue Zeit an und werde es nicht tun bis zum Ende, um eurem freien Willen keinen Zwang anzutun. Jedoch, das eine sage ich euch, dass ihr keine lange Zeit mehr habt, dass sehr bald die Zeit gekommen ist, wo sich alle meine Voraussagen erfüllen und dass ihr euch nicht verlassen sollet darauf, dass vor mir ein Tag ist wie 1000 Jahre. Auch 1000 Jahre vergehen einmal und so auch wird die Erlösungsperiode einmal ihr Ende finden, in der ihr euch aufhaltet, denn einmal muss eine neue Zeit beginnen, schon um des vielen in den Schöpfungswerken gebundenen Geistigen, das weiterschreiten soll in seiner Entwicklung. Und wieder sage ich nur, ihr steht kurz davor, aber ich wiederhole diese Worte immer wieder, mit solcher Dringlichkeit, dass ihr doch stutzig werden solltet. Ich werbe immer und immer wieder um Arbeiter in der letzten Zeit vor dem Ende, weil ich sie dringend benötige, angesichts des Bevorstehenden. Ich leite euch Menschen ein ungewöhnliches Wissen zu, auf das ihr auch meine Voraussagen verstehen lernet, dass ihr wisset, welche Anlässe den Ankündigungen zugrunde liegen. Und ich tue das darum, weil das Ende sehr nahe ist und weil ihr daran glauben sollet, dass meine Worte in Erfüllung gehen. Doch auch nun kann ich nicht die Zeit angeben, will ich doch nicht unübersehbares Chaos über euch hereinbrechen lassen. Denn ein genaues Wissen um den Tag und die Stunde würde euch in entsetzliche Verwirrung stürzen, aber euch keinerlei Reife mehr eintragen. Ich kann immer wieder und immer dringlicher darauf hinweisen, dass ihr mit der Erfüllung aller Voraussagen rechnen müsstet, dass ihr euch nicht darauf verlassen solltet, dass ihr selbst es nicht mehr erlebt. Kein Mensch weiß die Stunde seines Todes. Und so auch weiß kein Mensch, ob er selbst von dem Angekündigten, von dem großen Zerstörungswerk und seinem Vorboten, dem ungewöhnlichen Naturgeschehen, überrascht wird und er alles erleben muss, was sich in der Endzeit abspielt. Denn ich sage euch immer wieder, ihr stehet kurz davor. Ihr habt nicht mehr viel Zeit und müsstet jeden Tag und jede Stunde damit rechnen, dass ich durch die Naturelemente ungewöhnlich in Erscheinung trete. Und dann wisset ihr auch, dass das Ende nicht mehr fern ist. Darum solltet ihr leben meinem Willen gemäß. Ihr werdet allem Geschehen ohne Furcht entgegengehen können. Ihr sollet euch nur mir verbinden, durch Liebe wirken, Gebet und öfteren Gedenkens, und wahrlich, ihr werdet keinen Schaden nehmen an euren Seelen, selbst wenn ich euch vorzeitig abrufe. Aber ich werde auch körperlich euch schützen, wenn es mein Wille ist, dass ihr mir noch dienen sollet bis zum Ende. Doch rechnet niemals damit, dass ich euch zeitmäßig einweihe, denn in keiner Weise würde euch selbst das nützen, die ihr mir dienet, aber auch nicht euren Mitmenschen, deren Reifezustand erst recht kein solches Wissen zulässt. Doch was euch nur möglich ist, den Mitmenschen Kenntnis zuzuleiten von dem Kommenden, von meinem Heilsplan von Ewigkeit und über die endlose Liebe des Vaters, der alle seine Kinder retten möchte vor dem Ende. Das tut und leistet mir so eine fruchtbare Weinbergsarbeit noch bis zum Ende. Denn jede Seele, die noch Rettung findet, ist ein Gewinn für mich, den ich euch wahrlich auch lohnen werde. Amen.